Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnelle. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Geisterstunde. Mitten in der Nacht wachte Rubble plötzlich auf. Irgendein Geräusch hatte ihn geweckt. Schlaftrunken trottete er aus seiner Hundehütte und stolperte über ein Spielzeug, das auf dem Boden lag. Er kullerte auf die Wiese und landete in einem tiefen Loch. Hier ist doch noch nie ein Loch gewesen. Schnell kletterte er wieder hinaus und horchte. Da war das Geräusch doch wieder. Was war das bloß? Schnell lief er zur Hundehütte zurück, auf der jetzt ein kleiner Uhu saß. Ach so. Eine kleine Eule? Zum Glück. Ich meine, ich habe ja gewusst, dass es kein Gespenst war. Doch da drüben, auf der Schaukel, da saß eine weiße Gestalt und schaukelte hin und her. Aber das ist ein Gespenst! Rubble verkroch sich sofort in seiner Hundehütte. Gespenster mochte er nämlich gar nicht. Am nächsten Morgen versammelten sich die Fellfreunde alle auf der Wiese und spielten Bockspringen über einige hohe Kissen. Chase war als erster dran. Au! Ich hab's geschafft! Ich bin dran! Marshall nahm Anlauf, sprang aber in die Kissen und nicht darüber hinweg. Keine Sorge, nichts passiert. Naja, der Sprung war schon mal besser, aber hat nicht wehgetan. Jetzt bin ich aber dran. Mischling Rocky lief los und fiel in das Loch auf der Wiese, das Rubble schon kannte. Rocky? Wohin ist er verschwunden? Sag mal, Rubble, hast du mitten im Garten ein Loch gebuddelt? Das war ich nicht. Ich bin gestern Nacht auch schon da reingefallen, weil die... Was denn nun? Ach, gar nichts. Nur eine kleine Eule, hoffe ich. Ryder kam auf die Wiese. Hallo, meine Fellfreunde, was macht ihr da? Schau dir das an. Irgendjemand buddelt tiefe Löcher und verteilt überall Spielzeug. Wer weiß, vielleicht ist hier letzte Nacht ein wildes Tier herumgeschlichen. Oder ein wildes Gespenst. Gespenst? Nein, glaube ich nicht. Gruselig. Es ist mir jedenfalls ein Rätsel. Also, ich habe hier letzte Nacht jemanden gesehen. Und dieser jemand sah aus wie ein Geist. Da war sich Rubble ganz sicher. In der folgenden Nacht wachte er wieder auf und stolperte aus seiner Hundehütte. Aber dieses Mal wusste er genau, was ihn geweckt hatte. Klingt wie Bell Bell Boogie mitten in der Nacht? Bell Bell Boogie spielten alle Fellfreunde ganz besonders gern. Sie brauchten dazu den Bildschirm unten in der Einsatzzentrale. Und genau dorthin lief Rubble jetzt. Na gut, Bell Bell Boogie Monster. Komm raus! Es kam aber keiner. Doch. War da nicht wieder diese weiße, unheimliche Gestalt? Ah, ein Gespenst! Erschrocken machte die kleine Bulldogge einen Riesensatz und landete in Ryders Armen. Ist ja gut, Rubble. Keine Angst, ich bin's. Ja, entschuldige. Aber gerade ist da draußen etwas Weißes vorbeigeschwebt. Und jemand hat den Bell Bell Boogie gespielt. Vielleicht hat einer von euch vergessen, das Spiel auszumachen. Aber die Tüte mit den Leckerlis lag noch nicht da, als ich ins Bett gegangen bin. Das ist ganz bestimmt ein Gespenst. Das kriegen wir schon raus. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Müde trotteten die Fellfreunde zur Einsatzzentrale hinüber. Halt! Wer hat hier alle Spielsachen liegen lassen? Das war ja merkwürdig. Normalerweise wurden alle Spielsachen vor dem Schlafengehen weggeräumt. Aber jetzt stolperte Rocky über das Skateboard. Und Marshall über die Fressnäpfe. Und die fielen alle auf seinen Kopf. Ich sagte, pssst. Der gläserne Fahrstuhl brachte die Fellfreunde hinauf in die Einsatzzentrale. Von dort hatte man einen herrlichen Ausblick über die Abenteuerbucht und das Meer. Und als sie oben ankamen, trug jeder seinen Einsatzanzug mit dem Rucksack und dem dazu passenden Helm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Tut mir leid, dass ich euch wecken musste, aber es sind einige merkwürdige Dinge passiert. Irgendjemand buddelt Löcher, lässt Spielzeug liegen, spielt später am Abend Spiele und nimmt sich Leckerlis. Wer macht denn sowas? Nicht die Leckerlis! Rubble denkt, es könnte ein Gespenst sein. Also werden wir eine Falle aufbauen, um dahinter zu kommen. Chase, wir brauchen deine Geheimspion-Nachtsichtbrille, um rauszufinden, was los ist. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und wir brauchen Rocky und sein Werkzeug, um die Falle zu bauen. Rocky rockt. Der Rest von euch müden Hunden kann wieder ins Bett gehen. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Im Boden der Zentrale befand sich eine lange Stange, an der Ryder nun hinunter zu seinem roten Quad mit den dicken schwarzen Reifen rutschte. Rocky und Chase nahmen lieber die große Rutsche am anderen Ende des Raumes. Sie liebten die vielen Kurven und sausten vergnügt hinunter zu den Garagen. Unten angekommen, hüpfte Chase in sein Polizeiauto und Rocky in seinen Recycling-LKW. Bald waren alle bereit zum Aufbruch. Und mit Ryder an der Spitze fuhren sie los und parkten ihre Fahrzeuge ganz am Rand des großen Gartens. Also, Chase, such dir ein gutes Versteck, damit du siehst, was im Garten passiert. Alles klar, Ryder. Chase schnüffelte und sprang dann in ein hohes, dichtes Gebüsch. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Schnell zog er den Kopf ein, als Rocky auch schon an ihm vorbeilief. Hallo, Chase. Gutes Versteck. Hä? Warum vergesse ich immer mein Schwänzchen? Rasch zog Chase nun auch den Schwanz ein. Na los, komm, Rocky. Lass uns die Falle bauen. Ryder und Rocky machten sich sofort an die Arbeit. Wir lassen den Keks da liegen. Und wenn ihn jemand wegnimmt, dann läutet die Glocke. Und die Luft aus dem Schlauch bläst das Tuch über den Keksdieb und wir haben ihn. Außer es ist ein Gespenst. Meinst du, dass Gespenster Hundekekse essen? Wahrscheinlich nicht. Nur wenn es ein Hundegespenst ist. Ryder griff nach seinem Pawpad. Hallo, Chase. Wie weit bist du? Ich habe ein richtig gutes Versteck gefunden. Nachtsichtbrille. Keiner zu sehen. Sehr gut, Geheimspion Chase. Ich sehe mal, was die anderen machen. Alles klar, Ryder, verstanden. Saugnapfpfoten. Mit Hilfe der Saugnäpfe konnte Chase jetzt auf einen hohen Baum klettern. Dort hatte er die beste Sicht über den Garten. Aufmerksam blickte er durch seine Nachtsichtbrille. Aber was war das? Ryder wird von jemandem verfolgt. Das ist ein Fall für Chase. Wuff, wuff. Seilrutsche. An seiner Seilrutsche sauste Chase quer über die Wiese und riss die Gestalt hinter Ryder von den Pfoten. Nur leider geriet der dadurch in die Falle und unter das weiße Tuch. Rocky und auch Rubble, der sich gerade in seine Hundehütte kuscheln wollte, erschraken furchtbar. Da ist das Gespenst. Was? Ein Gespenst? Ein Gespenst? Wirklich? Aber Fellfreunde, ich bin's doch nur. Ryder. Oh nein, der Geist hat Ryder erwischt. Doch Ryder zog sich das Tuch vom Kopf. Nein, Rubble, das Gespenst hat mich nicht erwischt. Das war nur die Falle. Entschuldige, Ryder, aber irgendjemand hat dich verfolgt. Das war ich. Rubble blickte kleinlaut zu Boden. Ist schon gut. Ihr wolltet mir nur helfen. Dann suchen wir jetzt eben weiter. Ja. Ein Geräusch lenkte die Freunde ab. Hört ihr das? Das ist das Bell-Bell-Boogie-Monster. Ich gehe und sehe lieber mal nach. Und wirklich, unten in der Zentrale hatte jemand den Bildschirm eingeschaltet. Es war doch ein Gespenst. Das ist wirklich merkwürdig. Ich brauche alle Helfer auf vier Pfoten. Sky, Zuma, Marshall, wir treffen uns draußen im Garten. Na gut, wenn es sein musste. Tut mir leid, dass ich euch schon wieder wecken musste, aber ich brauche euch. Wartet, wo ist Marshall? Das Gespenst hat ihn. Der schläft wahrscheinlich noch. Schauen wir mal in seine Hütte. Doch so weit kamen sie nicht. Ryder, sieh mal! Das Gespenst? Eine weiße Gestalt lief an ihnen vorbei, stolperte über ein Kuscheltier und als die Gestalt dabei hinfiel, rutschte ihr das Tuch vom Kopf. Das ist kein Gespenst. Das ist Marshall. Hallo? Marshall, aufwachen! Aber Marshall reagierte nicht, lief einfach weiter, sprang auf ein Skateboard und fuhr mit geschlossenen Augen den Hügel hinunter. Wo will er hin? Wisst ihr was? Es sieht so aus, als ob Marshall schlafwandelt. Und jetzt fährt er im Schlaf Skateboard. Das ist nicht gut. Chase, los geht's. Wenn er wach ist, kann er nicht so gut fahren. Ryder sprang auf sein Quad und Chase in das Polizeiauto. Und dann rasten die beiden dem kleinen Dalmatiner hinterher. Marshall, ich bin's. Ryder, wach auf. Aber Marshall schnarchte. Chase, deine Seilrutsche. Gute Idee. Wuh, Seilrutsche. Schnell schleuderte der Schäferhund das Seil zu seinem Freund hinüber. Ich hab ihn. Aber das Seil löste sich wieder. Doch nicht. Mittlerweile hatten sie den Hafen erreicht und Marshall steuerte direkt auf das Wasser zu. Zuma, schnell, wir brauchen dich am Hafen. Hab ich mir gedacht, bin schon da. Jetzt erreichte Marshall den Rand des Steges, sprang vom Skateboard und landete genau auf einem Surfbrett, das im Wasser lag. Wow, was für ein cooler Sprung. Aber Marshall trieb aufs Meer hinaus, bis er auf etwas Großes, Graues auffuhr, das mit ihm davonschwamm. Oh oh. Natürlich fuhr Zuma seinem Freund sofort hinterher. Doch neben dem landete jetzt eine große Möwe und schüttelte sich. Und endlich wurde Marshall wach. Stellt euch vor, ich hab geträumt, dass ich auf einem Wal surfe. Das war kein Traum. Hilfe! Als Marshall jetzt mit dem Surfbrett von dem Rücken des Wales rutschte. Oh, oh. Doch Zuma war schnell an seiner Seite. Er warf Marshall den Ring zu und der hüpfte erleichtert hinein. Keine Sorge, Marshall. Du bist jetzt in Sicherheit. Und wach bist du auch. Alles klar. Danke, Zuma. Zuma zog seinen Freund sicher zurück zum Strand. Auch wenn die Landung etwas hart war. Nichts passiert. Verwundert schaute Marshall sich um. Ryder? Chase? Was gibt es? Wir wissen jetzt, wer das Bell-Bell-Boogie-Monster ist. Wer denn? Du. Ja, du bist geschlafwandelt. Geschlafwandelt? Kein Wunder, dass mir morgens die Pfoten immer so wehtun. Jetzt weißt du es, Marshall. Und natürlich gilt wie immer unser Motto, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf. Oder schnarchen. Reicht, nicht wahr? Alle waren erleichtert und sehr müde. Und deshalb machten sie sich schnell auf den Heimweg. Das war's, meine Fellfreunde. Ab mit euch ins Bett. Und nicht schlafwandeln. Alle tapsten zu ihren Hundehütten, als sie plötzlich etwas Weißes entdeckten. Hat Rubble noch mehr Gespenster gefunden? Also doch ein Gespenst. Oder es ist Rubble in der Gespensterfalle. Ryder nahm der Gestalt das Tuch ab und zum Vorschein kam Rubble, der sich den Keks aus der Falle schmecken ließ. Ich hab den Hundekeks gefunden. Lecker! Und diesen Leckerbissen gönnten ihm alle von Herzen.